Auch aus Norden, Süd und Weste werden sich verschiedene Gäste ganz in Stego und finden ein. Ich will ganz in Stego und finden ein. Lied bei einem Einbruch mit Sturm. Frieden mit euch, Kameraden. Bald wird man zum Einbruch laden, alle, die man brauchen kann. Auch aus Norden, Süd und Westen kommen noch verschiedene Gäste ganz im Stillen mit sodann. Schlimme Menschen werden stehen und durch Perspektive sehen, wie's beim Einbrechen der Brauch. Dann wird die ganze Bande lachen, wird ein groß Getöse machen, doch gibt es manche Träne auch. Selbst den Teufel mit seinen Rotten lässt man lachen, lässt man spotten. Wer fragt schon den bösen Feind? Er kann uns in allen Fällen niemals eine Falle stellen, denn wir haben Gott zum Freund. Denn wir haben Gott zum Freund, denn wir haben Gott zum Freund.